Kundgabe 953. Empfangen durch Bertha Dudde am 8.6.1939. Freiheit des Geistes. Traum. Geistiges Reich. Materie. Der Geist des Menschen ist als solcher in aller Schöpfung vertraut und kann daher unbehindert das All durcheilen. Ihm ist kein Raum und keine Zeit als Grenze gesetzt. Er ist zu jeder Zeit fähig, überall Aufenthalt zu nehmen und kann sich daher auch im Traum von seiner äußeren Hülle entfernen, da es für ihn keines Zeitraumes bedarf, um wieder in den Körper zurückzukehren. Der Geist ist aus Gott und so nach überall zur gleichen Zeit anwesend, und es kann so nach der Mensch wohl an Zeit und Raum gebunden sein, jedoch der Geist in ihm ist frei. Er weiß, sieht und hört alles, nur dem Menschen als solchen noch nicht vernehmbar, solange er noch zu sehr Materie ist und für das Leben des Geistes wenig Sinn hat. Und so wird es euch nun auch verständlich sein, dass alles Wissen durch diesen Geist dem Menschen vermittelt werden kann, es nur am Willen dessen liegt, zu vernehmen. Und es kann sich der Mensch vor Staunen nicht fassen über einen Vorgang, der ganz im Wesen der Sache liegt. Die Erdenhülle ist ja nur ein vorübergehendes, fremdes Bereich, der Geist aber von Ewigkeit, im Reich des Geistigen zu Hause. Also muss er auch in der Erdenzeit, da ihm keine Bewegungsgrenze gesetzt ist, dort weilen zumeist, und es muss auch sein Streben sein, dem Menschen, der seine Hülle ist auf Erden, möglichst eingehend die eigentliche Heimat zu schildern. Kommt ihm der Wille des Menschen entgegen, so vermag er ungeahnte Geheimnisse diesem zu enthüllen und ist in jeder Weise bemüht, ihn zu erheben in das geistige Reich und von der Erde abwendig zu machen. Der leiseste Wille des Menschen genügt, dass sich der Geist vordrängt, denn ihm ist der Flug zur Höhe in geistige Sphären höchst willkommen, so er nur einmal das Geistesdunkel des Menschen durchbrechen konnte und eben dieser Wille ihn befreit hat. Wenn sich der Geist jedoch noch völlig in Banden befindet, wenn er eingeschlossen ist in die menschliche Hülle und so lange darin verharren muss, bis der Mensch, das heißt dessen Wille, selbst tätig geworden ist, so wird sich auch verständlicherweise der Mensch gedanklich immer auf der Erde bewegen. Er wird den Aufschwung zur Höhe mit seinen Gedanken niemals versuchen und kann auch folglich kein anderes Wissen haben, außer seiner irdischen Weltweisheit. Der Lebenszweck auf Erden ist und bleibt eben die Erweckung des göttlichen Geistes in sich, das Befreien dessen aus den Banden der Finsternis, welche ist also die Materie. Denn nur der Mensch, der die Materie zu überwinden beginnt, löst gleichzeitig die Fesseln des Geistes. Und erst dann kann der Geist Ungeahntes vollbringen. Denn er kann sich nun erst entfalten, ihm steht das geistige Reich offen und er kann nun auch den Menschen Einblick nehmen lassen in dieses. Er kann sozusagen dem Menschen das geistige Reich nahe bringen, das Sehnen nach ihm steigern, so dass der Wille des Menschen nur noch dem Erlangen geistiger Herrlichkeit gilt. Was sich dem Menschen im Traum offenbart, ist des Öfteren eine bildliche Darstellung des geistigen Lebens. Und auch in Fällen, wo den Menschen Warnungen zugehen sollen, sind es direkte Hinweise auf irgendwelche Geschehen. Doch immer wird sich der Geist äußern wollen dem Menschen, immer wird er etwas aus dem geistigen Reich in das Bewusstsein des Menschen übertragen wollen, um die Gedanken dessen zu beeinflussen, sich dem Geistigen mehr zuzuwenden. Es ist so überaus wichtig, gerade solche Gedanken zu hegen und ihnen Beachtung zu schenken. Doch der Mensch in seinem nüchternen Denken verwirft allzu gern alle derartigen Gedanken, die ihn abschweifen lassen könnten von seiner irdischen Tätigkeit. Er verfolgt also lieber das Unwichtige und lässt das Wichtigste im Leben unbeachtet und knebelt demnach den in ihm schlummernden Geistesfunken so lange, bis er die Materie als völlig wertlos erkennt und aus eigenem Willen zur Höhe strebt, das heißt, dem Geist in sich dann die Freiheit gibt, sich in das Reich des Geistigen zu erheben, jederzeit. Dann wird er schöpfen können noch und noch, denn unbegrenzt kann ihm geistige Wahrheit zugehen durch den in ihm selbst tätig gewordenen Gottesgeist. Amen.